Es ist Montag. Er beendet den Brief. PS. Bitte vermiete die Wohnung in Zeiten wie diesen an jemand weiter, der sie dringend benötigt. Er adressiert das Kuvert an Charlotte. Er ruft sie an und sie sagt: Wir waren verabredet? Ja, für 8:30 in der Rosalinde. In meinem Terminkalender kann ich nichts finden. Ich glaube nicht, dass du die Verabredung mit mir in den Terminkalender einträgst. Na, woher willst du das wissen? In seine Magengrube fällt ein Stein. Er denkt, du bist zwar mein Traum und meine Liebe und sagt: Lassen wir das. Wann also sehen wir uns wieder? Und denkt, wie soll das denn weitergehen? Und sie antwortet: Ach, mein Lieber, dränge mich doch nicht so. Ich habe viel zu tun, aber ich denke an dich. Das musst du mir glauben. Ich denke auch an dich. Und er denkt, was ist denn denken? Wir sollten den Schlusspunkt suchen, den Schnitt, den Schlag, der alles... Aber das reicht mir nicht. Ich bin auf dem Sprung. Ich bin mit Brockdorf im Büro verabredet. Bis morgen müssen die kardiologischen Tests ausgewertet sein. Er denkt, die Herzen deiner Patienten interessieren dich mehr als meins. Und will sagen, dein Herz hat der Brockdorf schon ausgewechselt und denkt, wenn schon einer Brockdorf heißt, und sagt: Ich rufe morgen wieder an, wenn es dir recht ist. Fachvermittlungsdienst, Schmidt. Greifenberg, guten Tag. Ich möchte fragen, ob vielleicht heute was da ist für mich. Ihre Stammnummer, bitte. Die habe ich nicht vorliegen. Ich rufe nicht von zu Hause an. Dann verbinde ich Sie mit Herrn Reinsberg. Moment. Hey du, komm mal her. Sprechen Sie mit mir. Hast du Bohnen in den Ohren oder was? Ich sag doch, komm her. Duzen Sie mich nicht. Also hör mal zu, was ich dir immer schon mal sagen wollte. Ins Treppenhaus werden keine Kippen geschmissen. Ich rauche überhaupt das nicht. Das interessiert mich nicht. Beim nächsten Mal wirst du deinen Dreck selber aufhegen. Zeit genug hast du ja. Vergiss es nicht. Du gehörst wohl nirgends hin. Blöde Katze. Lottchen, kommst du her? Ach so, Ihre Katze ist das. Ja. Sollten besser auf sie aufpassen. Meine Katze, deine Katze, unsere Katze. Los, komm. Hopp. Katzen können sehr schnell abhanden kommen. Das könnte Ihnen so passen. Sie mögen wohl keine Katzen. Ich habe überhaupt nichts gegen Katzen. Einige meiner besten Freunde sind Katzen. Eine saß immer gern auf dem Fensterbrett. Und eines Tages ist sie abgestürzt, aus dem 4. Stock, flatsch. Unsinn. Katzen stürzen nicht ab. Aber davon mal ganz abgesehen, ist das die Katze meiner Frau. Sie haben doch gehört, was ich gesagt habe. Ich habe schon verstanden. Aber das hilft Ihnen auch nicht. Katzen werden Sie nicht los. Was wollen Sie damit sagen? Für Katzen macht es kaum einen Unterschied, ob sie tot sind oder leben. Sie leben weiter, auf ihre Weise. Könnte ich mir vorstellen. Aha. Sie glauben an einen Katzenhimmel. Himmel oder Hölle, was weiß ich. Ja, ja, dein Frauchen wartet, wir gehen rein. Sie hatten doch eine Katze, Sie müssen es doch eigentlich wissen. Katzen schlafen viel und sie träumen auch dabei. Wenn eine Katze schlafen will, schläft sie nicht einfach ein, ohne Vorbereitung. Katzen legen zuerst die Pfoten übereinander und blicken eine Weile in die Ferne, bevor sie den Kopf auf die Pfoten legen und einschlafen wie Hunde. Was meinen Sie, bedeutet das? Ich weiß nicht. Sie sammeln sich. Sie suchen nämlich das Ende vom letzten Traum, um da weiter zu träumen. Wenn Sie aufwachen, müssen Sie natürlich auch zuerst den Faden suchen, um auf dieser Seite wieder anzuknüpfen. Wie wir alle. Und Sie finden ihn? Allerdings. Mit dem Unterschied, dass Katzen in beiden Leben zu Hause sind. Natürlich tun sie das. Bei meiner muss jedenfalls einiges durcheinander geraten sein. Wie gesagt, sie dachte, sie könnte fliegen, das dumme Vieh. Meine Frau weiß es besser. Ich sage ja nur, was sie dazu zu sagen hat. Ich finde auch, Katzen stehen nicht mit beiden Beinen im Leben. Aber abgesehen davon ist mir das sowieso egal. Guten Abend. Aber meine Frau hat was gegen Hunde. Schon allein deswegen, weil die was gegen Katzen haben. Ein Bier? Warum sprichst du mich an? Ich bin nicht hier. Wo bist denn du? Im Tran? Und wenn schon, dann sowieso zwei Bier. Wie du siehst, bin ich nicht allein. Dann also zwei Bier. Zwei Bier, zwei Tequila und eine Portion Kittekat. Wenn ich richtig orientiert bin, steht heute nur Schappi auf der Tageskarte. Dein Hundefutter kannst du selber fressen oder meinem Hauswart bringen. Läuft wo ein Hit schief bei dir? Der bellt jeden an und geduzt hat er mich auch, der Hund. Was erwartest du anderes von Tieren? Kinder duzen doch auch jeden. Ach. Wolltest du nicht heute deine Dulcinea verführen? Die spielt mit mir Katz und Maus. Käse wäre noch da. Du trittst gerne ein Fettnäpfchen, wie? Ich hab genug für heute. Ich bin's. Wer ist denn mit Donnerstag? Ich höre nichts für Sie. Tut mir leid wegen heute Abend. Frische Fischer. Ist da bitte? Schluss machen, oder? Dritt abschlachten. Heute? Heute. Vielleicht kommt sie ja morgen. Ist es dein Magen morgen? Nein. Nein. Hallo, mein Liebster. Ich bin's. Ach du. Erkennst du schon meine Stimme nicht mehr? Wenn du dich nicht mit Namen meldest, was ich dir dringend raten möchte, kann das schon mal passieren. Was gibt's denn? Hast du eben... Ich wollte dir nur eine angenehme Nacht wünschen. Eine besonders angenehme Nacht. Hätte ich bestimmt haben. Wieso? Weil ich todmüde bin und schlafen werde wie ein Stein. Gute Nacht. Gute Nacht. Träum süß. Die Amseln singen schon ihr Antennenlied. Sie singen schnell. Denn in der Ferne deutet sich ein Grollen an. Ein untergründiges Rumpeln. Sie grasen wieder die Weiden ab, die alles fressenden Saurier. Sie sammeln die Reste unseres Lebens auf. Erinnerungen, Abfälle, abgelegte Träume, sperrigen Müll. Und unsere Liebe und unseren Hass. Er gibt der Berührung der morgensanften Stimme nach und schließt die Augen. Es wird dunkel, die Frau entgleitet. Mit einem Ruck öffnet er wieder die Augen. Es ist endgültig hell geworden. Der Tag beginnt. Wir haben jetzt 8 Stunden geschlafen. Aber irgendwie hat man nichts davon. Die Nacht geht so schnell vorbei. Man kann es überhaupt nicht richtig genießen. Weil man auch den Schlaf verschläft, hat man nichts davon. Hm? Ach so, ja. Das scheint mir aber ein Trick zu sein. Ich weiß bloß nicht von wem und wozu. Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Er denkt, warum das Selbstverständlichste zerreden? Und sucht den letzten Zipfel des weichenden Schlummers. So sanft kann es beginnen, das Abgleiten. Antworte. Schlaf nicht, wenn ich mit dir rede. Rede nicht, wenn ich mit dir schlafe. Still dich nicht davon. Was ist hier los, verdammt nochmal? Hey, du kratzt mich. Hör auf. Was soll hier los sein? Stell dich doch nicht dumm. Was hast du angestellt? Hast du mir gestern Abend was ins Essen getan? Der Wein hatte so einen komischen Nachgeschmack. Du träumst wohl. Du hast die Verabredung doch abgesagt. Wie sollte ich dir da was ins Essen tun? Wir waren überhaupt nicht verabredet. Das habe ich dir schon am Telefon gesagt. Aber ins Essen soll ich dir was getan haben. Ich will jetzt wissen, was hier los ist. Wie hast du mich hierher gekriegt? Ob du mir glaubst oder nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Die Arme tun mir weh. Hier, blaue Flecke. Sieh dir das an. Das warst du. Oh, und was bitte soll ich gemacht haben? Ich weiß es nicht. Aber die ganze Situation ist doch danach. Vielleicht, jetzt lach bitte nicht. Vielleicht träumst du nur, dass du hier bist. Träumen? Nein. Hast du denn nicht auch das Gefühl, dass ich hier bin? Ja. Wir können doch nicht beide dasselbe träumen. Dann träume ich eben, dass du hier bist. Du willst dich rausreden. Ich bin hier. Was hat das mit Träumen zu tun? Wieso riecht es hier eigentlich so muffig? Hast du Haustiere? Nein. Es tut mir leid, vielleicht habe ich mich gestern Abend nicht geduscht. Das war so schwül gestern. Das wird ja immer besser. Ich meine es ja nur gut. Wenn ich es träumen würde, wärst du nicht hier und das Problem wäre gelöst. Du wärst nicht kompromittiert, weil du in dieser Hinterhofwohnung eine Nacht verbracht hättest. Egal, ob nun wirklich oder nur von dir geträumt. Umso schlimmer, du kannst mich doch nicht einfach in dein Bett träumen. Gedanken sind frei. Träume erst recht. Aber nicht, wenn ich dann wirklich bei dir erscheine. Ich spüre ganz deutlich, dass ich wirklich hier bin. Und das Gefühl habe ich sonst nur, wenn ich selber träume oder wenn ich wirklich irgendwo bin. Dann ist es mir schon lieber, wenn ich träume. Träum doch einfach weiter. Oder wach auf. Es geht nicht. Ich bin zu wach. Aber ich weiß, wie wir rauskriegen können, wer von uns beiden träumt. Ich werde mir jetzt vorstellen, was du tun oder sagen sollst. Was war das? Nichts, mein Magen. Ich wollte träumen, dass du miaust. Miauen, ich? Was soll das denn? Ja, anbellen lasse ich mich nicht gerne. Jedenfalls scheine ich nicht zu träumen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Schau dich doch in der Wohnung um. Alles wie in meiner Wohnung. Auf das Staubkörnchen genau. Diese Bruchbude passt sehr wohl in meinen Traum. Du warst vor einem halben Jahr einmal hier und hast dabei vor innerem Naserümpfen einen Niesanfall gekriegt. Du könntest das gar nicht so detailliert träumen. Du kannst mir viel erzählen. Eben weil ich deine Wohnung gar nicht kenne, kann ich auch nicht beurteilen, ob es hier wie in deiner Wohnung aussieht. Es könnte genauso gut eine Wohnung sein, die ich träume. Na, wärst du damals länger geblieben oder wiedergekommen, könntest du es jetzt beurteilen. Jetzt weiß ich, wonach es stinkt. Nach Hund. Hast du meine Schuhe gesehen? Nein! Aber ich bin doch nicht barfuß hierher gekommen. Vielleicht sind sie im Bad? Hier gibt's kein Bad, nur Außentoilette. Und da hat sie wohl niemand hingeträumt. Ich sehe mal im Flur nach. Hast du sie gefunden? Im Flur sitzt eine Katze auf dem Schrank. Ich habe keine Katze mehr. Du hast doch im Flur überhaupt kein Licht gemacht. Die Augen der Katze haben gefunkelt. Auf dem Schrank steht ein Spiegel. Was willst du mit den Konserven? Dein Magen hat schon geknurrt und ich kriege auch bald Hunger. Herr Hasso von Greifenberg. Aber du glaubst doch nicht, dass ich dieses Zeugs aus der Dose fresse. Ich kenne das nicht anders. Obwohl mir frisch vielleicht auch lieber wäre. Meine Schuhe sind auch weg. Passieren dir nicht auch manchmal ganz ungewöhnliche Sachen im Traum, die eigentlich nicht zu dir passen? Warum stapelst du dann massenweise diese Konserven? Die habe ich nicht gekauft, die bringt der Vermieter vorbei. Ich glaube, der arbeitet in einer Fleischfabrik. Passiert dir sowas nicht? Meine Vermieter haben eine Imbissfirma. Stell dir vor... Nein, dass du im Traum ein ganz anderer bist. Ich bin im Traum oft hungrig. Du wachst auf. Und erkennst dich nicht mehr. nicht beherrschen kannst. Platzhirschgesülze. Okay, vergiss es. Es ist bestimmt schon morgen, das merke ich selbst im Schlaf. Ich wache also bald auf und dann ist der Spuk vorbei. Passt es dir so? Warum schaust du mich so lauernd an? Du hast überhaupt sonderbare Augen. So groß und feucht und einen traurig leidenden Blick. Fällt dir sonst noch was auf? Schau mich genau an. Nun, wie gesagt, diese Augen. Dann die nasse Nase. Die kleinen Ohren, mit denen du manchmal wackelst, ohne es zu wissen. Ja, und dann noch die schmalen, spitzen Zähne. Das habe ich befürchtet. So fühle ich mich nämlich, seit wir aufgewacht sind. Ich möchte dir nicht wehtun, aber so hast du immer ausgesehen. Schön warst du nie. Ruhe da! Was fällt euch ein? Hier schlaft noch Leute! Mit dem Organ könntest du sogar Verbrecher verjagen. Na, meinetwegen. Und wach sind wir außerdem. Unsinn, wir schlafen noch. Wenigstens ich schlafe noch. Was du heute Nacht treibst, weiß ich allerdings nicht. Das interessiert mich auch wenig. Ich habe genug von diesem Spiel. Ich will jetzt aufwachen. Ich glaube, du ahnst immer noch nicht, was passiert ist. Wenn du mich nämlich träumst, dann wäre ich nicht wirklich hier, sondern nur geträumt. Stimmt's? Ist durchaus korrekt. Und das macht mir Angst. Wir befinden uns zwar in einem seltsamen Traum, aber man sollte es mit seinen Ängsten trotzdem nicht übertreiben. Der Punkt ist, dass ich mich hier und jetzt anwesend fühle. Dieses Gefühl hätte ich aber nicht, wenn du mich nur träumen würdest. Ich fühle mich genauso anwesend und wirklich wie du hier in diesem, okay, sagen wir Traum. Ich glaube, wenn ich jetzt aufwachte, dann wie ein Luftballon. Peng! Verstehst du, was ich meine? Hast du ein Radio? Ja. Vielleicht helfen uns die Nachrichten weiter. Wegen Datum und Uhrzeit. Wir sollten ganz systematisch vorgehen und zuerst prüfen, ob wir wirklich träumen. Es könnte doch gestern Abend etwas passiert sein, an das wir uns nicht mehr erinnern. Lass uns zuerst überlegen, was du gestern Abend gemacht hast. Tagsüber war ich zu Hause und in der Stadt. Abends war ich im Park und bin auf einen Alten gestoßen, der sauer war, weil er die Katze seiner Frau wieder einfangen musste. Bei dem wusste man nicht, mag der nun Katzen oder nicht. Wahrscheinlich mag der eher Hunde. Seine Frau glaubt an einen Katzenhimmel. Wenn schon, dann Katzen jenseits. Denn ob Himmel oder Hölle, das ist nicht ausgemacht bei all den Hunden. Oh, jetzt fängst du auch schon an. Was hast du anschließend gemacht? Dann war ich noch kurz in der Rosalinde. Aber davon abgesehen war gestern alles so eigenartig. Wenn auf einmal ein Zwerg in meinem Kühlschrank gesessen hätte, hätte mich das nicht gewundert. Tja, Björn, dann habe ich dich nochmal angerufen. Das weißt du ja, und danach bin ich schnell eingeschlafen. Das war alles. Und was war bei dir? Wann hast du angerufen? So gegen 11. Da war ich aber zu Hause. Natürlich warst du zu Hause. Woher willst du das wissen? Wir haben doch miteinander gesprochen. Na, hör auf, erinnerst du dich etwa nicht mehr daran? Doch. Und? Wie ist bei dir der Abend verlaufen? Bis 10 war ich in der Klinik. Dann hat Brockdorf mich nach Hause gefahren. Und ist noch mit hochgekommen? Nein, ist er nicht. Dann gab es noch einen Anruf. Bis ungefähr 1 Uhr habe ich dann noch ferngesehen. Dann kann es jetzt nur später sein. Schalt doch mal das Radio ein. Willst du nicht abheben? Wer sollte denn um diese Zeit anrufen? Was fragst du mich? Hallo? Fachvermittlungsdienst Rheinsberg. Bin ich mit Herrn Greifswald verbunden? Nein. Hier gibt es niemanden mit diesem Namen. Horst Greifswald, Veterinär, arbeitslos seit dem 1.7.88 mit Beendigung des Studiums. Sie sind nicht Tierarzt? Doch. Moment, vielleicht habe ich mich auch verlesen. Greifen irgendwie... Greifenberg ist mein Name. Na wunderbar, ich habe was für Sie. Melden Sie sich noch heute bis spätestens 12 Uhr im Schulzenweg 12 bis 15. Sie werden dort erwartet. Um was soll es sich da handeln? Ich habe hier nur eine handschriftliche Notiz meiner Kollegin vorliegen, offenbar unvollständig. Aber wie spät es ist, das wissen Sie doch, oder? Genau 5.23 Uhr. Sie wundern sich bestimmt, dass ich schon so früh im Büro bin. Ich sage immer, wer früh aufsteht, dem gehört die Welt. Aber Sie haben bestimmt was Besseres zu tun. Haben Sie die Adresse? Ja, ja, ja. Vergessen Sie nicht, Sie werden erwartet. Und? Nichts. Falsch verbunden. Und wie viel Uhr ist es? Ihre Uhr war stehen geblieben. Wir müssen die Bruchstelle finden, wo sich alles verschoben hat. Das hat bestimmt mit deinem Chef zu tun. Habt ihr gestern Abend wirklich gearbeitet oder was habt ihr gemacht? Wir haben Tests ausgewertet. Mhm. Mit welchem Ergebnis? Dass das Risiko eines Herzstillstands bei offenem Herzen unter Beachtung bestimmter Vorsichtsmaßnahmen sehr gering ist. Ja, diese bestimmten Vorsichtsmaßnahmen solltest du dir mal zu Herzen nehmen. Jedenfalls ist das bei Hunden so. Bei Hunden? Bei Hunden und Schimpansen. Wären dir Menschenversuche lieber? Hast du was gegen Hunde? Das ist Tierquälerei. Warum musste die Auswertung gestern Abend unbedingt abgeschlossen werden? Weil heute um 12.30 Uhr die Probe aufs Exempel stattfindet. Was Brockdorf im Einzelnen vorhat, hat er mir noch nicht verraten. Deine Augen blitzen. Ich frage mich, was das für einer ist, der sich für Tiere einsetzt und in der Besenkammer Hundepeitsche, Halsband mit Stacheln, Eisenkette und Maulkorb versteckt. Die gehören mir nicht, die sind... Ich weiß, was du sagen willst, die gehören dem Vermieter. Ja, genau. Das hier war früher eine Hauswartswohnung. Der Vermieter hatte sich einiges herausgenommen, die Sachen hier untergestellt und nie wieder abgeholt. Eine Geschichte. Na gut. Ich hab's erfunden. Und zwar, weil ich nichts dazu zu sagen weiß. Die Situation zwingt einen dazu, Unerklärliches zu erklären. Wenn wir so weitermachen, verirren wir uns in einem Labyrinth von 1000 miserablen Geschichten. Das mit den Tierversuchen stimmt doch auch nicht, oder? Das war auch eine Geschichte. Was habt ihr wirklich gemacht? Ich war essen. Jetzt ist es raus. Alleine. Du würdest nie alleine essen gehen. Du hast doch gehört, was ich dir gesagt habe. Du warst habe. Mit Brockdorf essen. Und selbst wenn. Was heißt und selbst wenn? Jetzt bleib bitte auf dem Boden. Versuch doch, die Situation jetzt intuitiv zu beurteilen. Wirkt sie eher traumhaft oder eher wirklich? Das kann nur ein Traum sein. Allerdings einer, der sich langsam zu einem Albtraum auswächst. Ich denke auch, es ist ein Traum. Sei logisch. Wenn dir im Traum eine Person etwas sagt, zum Beispiel, sie sei mit Herrn Brockdorf essen gegangen, dann ist das doch nicht wahr, nur weil es die Person wirklich gibt. Folglich brauchst du dich nicht zu ärgern. Wenn es nicht stimmt, warum sagst du es dann? Verdammt nochmal, was kann ich dafür, was in irgendwelchen Träumen passiert? Da kann ich auch nichts dafür, dass ich mich darüber ärgern muss. Es ist also ein Traum. Und einer von uns beiden muss jetzt aufwachen. Bist du sicher? Denk an die Luftballons. Diesem Traum darf sich keiner mit glühender Zigarette nähern. Es ist eher unwahrscheinlich, dass es uns zweimal gibt. Wenn die Gefahr im Aufwachen liegt, dann lass uns Schlaftabletten nehmen. Ich habe genug von dem Spuck. Kein intelligenter Vorschlag. Denn nicht schlafen sollen wir, sollen bloß nicht aufwachen. Aber wenn nun doch einer aufwacht. Wir müssen uns aufeinander verlassen können. Ab jetzt trägt jeder die Verantwortung für die Existenz des anderen mit. Es ist also eine Frage des gegenseitigen Vertrauens. Vertraust du mir denn? Vertraust du mir? Wie kann man sich in einem Traum vertrauen? Wo doch alles unsicher ist und man nicht einmal weiß, was in der eigenen Besenkammer liegt. Es geht schon. Wenn wir beide von demselben überzeugt sind, ohne Wenn und Aber, ist es wahr. Wenn aber einer lügt und nicht zugibt, dasselbe zu denken. Es geht um unser Leben. Keiner wird lügen. Also gut. Machen wir die Probe aufs Exempel. Mir drängt sich eine Erinnerung auf, von der ich nicht weiß, ob sie wirklich stimmt oder zu diesem Traum gehört. Dabei kannst du mir helfen. Ich sehe dich Arm in Arm mit einem älteren Herrn aus dem Kempinski kommen. Ihr seid beide gut aufgelegt und fahrt zusammen fort. Den Mann kenne ich aus der Zeitung. Ich wüsste nicht, von wem du sprichst. Der Mann soll seinen Namen geändert haben vor einigen Jahrzehnten. Warum? Damit er nach einer Verfehlung als Arzt wieder arbeiten durfte. Sagt mir nichts. Er hat ein eigentümliches Forschungsgebiet. Er transplantiert Erdbeeren auf Himbeersträucher. Soll das ein Scherz sein? Das frage ich dich. Mir drängt es sich so auf. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Dann werde ich die brennende Zigarette so lange in mein Gesicht stoßen, bis ich aufwache. Das wird dir nichts nützen, wenn ich die Träumende bin. Du kommst als Nächste dran. Das habe ich geahnt. Das war ein Spiel. Ich weiß, wer du bist. Das war kein Spiel. Du gibst es also zu, der Mann vor dem Kempinski... Warum sollte ich es nicht zugeben? Und wenn du meinst, er habe mit Himbeersträuchern zu tun und bloß von einer Verfehlung sprichst, so wirft das ein Licht auf dich. Du weißt alles, ebenso gut wie ich. Aber du willst es nicht wissen. Mach mir bitte eine Dose auf, ich habe schrecklichen Hunger. Hier, soll ich dir eine Gabel holen? Danke, brauche ich nicht. Ich finde, du solltest dich aus dem Dunstkreis von solchen Leuten wie Brockdorf entfernen. Was willst du eigentlich? Dich kenne ich doch auch. Das lässt sich nicht miteinander vergleichen. Und ob, Hasso von Greifenberg. Für meinen Namen kann ich nichts. Irgendetwas muss gestern Abend mit dir passiert sein. Du willst gestern Abend bei mir angerufen haben? Du hast doch selbst gesagt, dass gestern Abend... Ja, gegen 22:30 hat jemand angerufen, aber nicht du. Es war wieder dieser Kerl, der seinen Hund in den Hörer bellen lässt. Was? Ich muss sofort weg von hier. Ohne Schuhe kannst du nicht fort. Das ist bloß die Müllabfuhr. Was war mit dem Anruf? Was hat das zu bedeuten? Gibt es hier noch einen Ausgang? Kommt man vom Fenster aufs Dach? Bleib hier! Was machst du? Miete nicht bezahlen ist nicht mehr. Herr Greifswald? Ja? Guten Morgen. Ich bin als Gerichtsvollzieher für diesen Bezirk zuständig und bin hier, um die Räumungsklage zu vollstrecken. Wie heißen Sie bitte? Ja, einen Grün brauche ich Ihnen sicher nicht vorzustellen. Die beiden sind von der Spedition. Können Sie jetzt und sofort die Mietschulden begleichen? Nein, das nicht, aber heute werde Dann ich... Dann tut es mir leid. Nehmen Sie Ihren Köter an die Leine. Das ist ein Airedale. Hunde mögen Sie also auch nicht. Ach Sie, haben Sie jetzt Ihren Hund auf Ihre Katze angesetzt? Ich führe Sir für meinen Schwiegersohn aus. Die Katze liegt zu Hause mit meiner Frau auf der Couch und schläft. Wollen Sie jetzt hier im Park kampieren mit Sack und Pack? Wollen Sie Ihren blöden Köter nicht endlich wegnehmen? Lassen Sie ihn, was laufen Sie auch zottelig hier herum? Warum starren Sie mich so an? Currywurst. Pommes frites und Bier. Warum starren Sie mich so an? Noch nie einen Mann mit 7 Plastiktüten gesehen. Ja, das heißt nein. Habe ich Schmutz im Gesicht oder was? Nein, das ist es. Was ist es dann? Sie sehen meinen Freund sehr ähnlich. Sieht man mal von Ihren etwas abgerissenen Äußern ab. Ja, nur der Ketchupfleck auf Ihrem weißen Kittel hindert mich daran, Ihnen dieses Kompliment zurückzugeben. Auf Komplimente von Ihnen bin ich nicht aus. Bestimmt nicht. Nur sollten Sie dann das zeitweilig in Ihren Augen aufflackernde Funkeln stornieren. Ich bin froh, Sie zu sehen. Ein Lügendetektor würde Ihnen diese Aussage ankreiden. Da kommt Ihre Wurst. Danke. Sie sehen nicht so aus, als müssten Sie diese Bude dem Kempinski vorziehen. Was sind Sie vom Beruf? Chirurgin. Und Sie? Sie mit Ihren Tüten sind sicher bei der Müllabfuhr. Sie sind allerliebst, Frau Doktor. Entschuldigen Sie bitte, ich habe schlecht geschlafen. Nein, ich entschuldige mich nicht. Ich träume schon seit Monaten schlecht. Also, was wollen Sie? Sie sind arbeitslos. Oh, wenn Sie jetzt Ihr Gesicht sehen könnten, wie eine Katze vor der Maus. Das ist der Albtraum von heute Nacht. Im Einzelnen weiß ich es nicht mehr. Ich war eingesperrt und wurde verfolgt. Um mich zu retten, musste ich aus einem hochgelegenen Fenster springen und fiel wie ein Stein. Beileid. Ist der Aufprall angenehm verlaufen? Ich wachte zitternd und schweißbedeckt auf und lag allein im Bett. Mitten in der Nacht hatte mein Freund mich verlassen. Ach, Sie haben das alles nur geträumt und können sich noch nicht von Ihrem Traum lösen. Dann helfen Sie mir mal. Was ich sagen wollte, war, dass Sie auch den Freund geträumt haben. In Wirklichkeit haben Sie keinen. Ich fass es nicht. Da kommt ein Hansel wie Sie, mischt sich in meine Träume ein und entscheidet, was Wirklichkeit ist und was nicht. Nach dieser Nacht haben Sie mir noch gefehlt. Viel träumt sich schnell zusammen. Wenn Sie es nicht glauben, dann fragen Sie ihn doch. Greifenberg heißt er. Telefon 2167887 oder umgekehrt. So. Jetzt habe ich auch noch Magenschmerzen. Es ist Montag. Er steht auf und geht durch das Zimmer. Auf dem Boden liegt das Kuvert. An Charlotte. Er reißt es auf. Liebe Charlotte, mein letzter Gruß gilt dir. 6 Monate habe ich dir verheimlichen können, dass ich meine Arbeit verloren hatte. 6 Monate bin ich überall auf Ablehnung gestoßen. Jeden Tag wuchs das Maß meines Versagens. Es hat mich schließlich erdrückt, da ich auch vor dir nicht mehr bestehen konnte. Leb wohl. PS, bitte vermiete die Wohnung in Zeiten wie diesen an jemand weiter, der sie dringend benötigt. Er zerreißt den Brief und zündet die Schnitzel im Aschenbecher an. Er geht in den Flur und öffnet das Fenster zum Hof.